D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Heute tagt mal wieder der NSA-Untersuchungsausschuss. Und wer wissen will, was da passiert und sich nicht auf die Berichte oder Nichtberichte klassischer Medien verlassen will, der kann sich auch bei Bloggern informieren. Die berichten mit Podcasts davon, mit Tweets, mit Live-Blogs, ja sogar mit gezeichneten Porträts aus dem Ausschuss. Netzpolitik.org hat gerade ein paar davon vorgestellt. Los geht's mit einem Podcast, der sich Technische Aufklärung nennt. Was verbirgt sich dahinter, Martina Schulte? Also Technische Aufklärung ist ein Podcast, den die Blogger Felix Betzin und der Journalismusstudent Jonas Schönfelder im Juni gestartet haben. Die berichten über die Zeugenbefragung im Ausschuss, über Statements der Politiker danach. Sie sprechen mit anderen Bloggern und Beobachtern. Und was das besonders Tolle daran ist, dass sie es halt nicht abstrakt und distanziert machen, sondern sehr persönlich. Ich habe hier mal ein Beispiel vom 2.10. mitgebracht. Da wurde August Hanning angehört, der von 1998 bis 2005 Präsident des Bundesnachrichtendienstes war. Ich lasse einfach mal die Runde jetzt entscheiden, wie dieser Mensch denn eigentlich auf euch gewirkt hat. Wer möchte anfangen? Anna. Man hat ganz klar gemerkt, dass er einfach ein ziemlicher Profi-Politiker ist oder ein Profi in diesem ganzen politischen Geschäft. Das heißt, er wusste genau, was er sagen kann, weil er, glaube ich, die Äußerungen, die er heute schon gebracht hat, bestimmt schon 10-mal vorher wiederholt hatte. Also aalglatt und abwaschbar. Was ist denn da noch aufgefallen bei Herrn Hanning? Ja, Herr Hanning hat heute sehr viel Wert darauf gelegt, mehrfach und ausdrücklich im Ausschuss zu betonen, dass wir in Verschlüsselung investieren sollten. Ich darf ihn hier zitieren. Er hat gesagt, wir sind ein Land mit relativ niedriger Sicherheitskultur. Wer offene Handys benutzt, muss wissen, was er tut. Hört sich sehr persönlich, sehr meinungsstark so an. Auf jeden Fall. Es sind aber auch vor allen Dingen einfach diese persönlichen Einschätzungen, durch die dieser Podcast, finde ich, halt total viel gewinnt und wo man auch denkt, irgendwie, da hat man jetzt irgendwie viel mehr davon als jetzt von irgendeiner Zeitungsmeldung. Und einerseits wird einem, das hat Jonas auch bei netzpolitik.org erzählt, nochmal so das Ausmaß der Überwachung deutlicher. Andererseits lernt man aber auch die Akteure ein bisschen besser kennen und auch ihre Geisteshaltung. Und zwar nicht nur von Profis, wie jetzt hier vom Ex-BND-Präsidenten, auch diese vielen namenlosen Sachbearbeiter, die bekommen irgendwie so ein Gesicht. Also durch diese ganzen Blogs und Podcasts bekommt das für mich mehr ein Gesicht als durch manchen Zeitungsbericht. Warum machen Jonas und Felix das? Also Netzpolitik hat ja gerade dieses große Special über diese ganzen Leute, die aus dem NSA-Ausschuss bloggen, podcasten und twittern. Und da erzählt Felix eben, dass er einerseits mit den gängigen Medienberichten nicht so happy war, weil die oft stark verkürzt waren, oft sehr abstrakt distanziert. Andere, die aus dem Ausschuss twittern, wie zum Beispiel der Account @Wetterfrosch oder auch Daniel Lücking, denen geht es darum, öffentlich zu machen, was da passiert. Interessant fand ich auch, was Nikolai erzählt hat. Der hat als Prakti für Netzpolitik gearbeitet. Die bloggen ja auch aus dem Ausschuss. Und er meint halt, das ist einfach eine einmalige Gelegenheit, live und in Farbe Geheimdiensten und der Bundesregierung auf die Finger zu schauen. Und er meint halt auch, ihn interessieren halt diese vielen kleinen Details und Gesten, ne? Die zittern einen Finger von BND-Zeugen, die wissen, dass sie jahrelang Grundrechte missachtet haben und Massenüberwachung vorangetrieben haben. Und er meint, es lässt sich halt irgendwie total gut auch beobachten, zum Beispiel wie das Bundeskanzleramt und alle Regierungsparteien auf jeden Zentimeter Aufklärung regelrecht einprügeln, der ihnen irgendwie gefährlich werden konnte. Was auch zwingend dazugehört zur Berichterstattung von Gerichtsprozessen, das sind immer diese Zeichnungen aus dem Gerichtssaal und es gibt tatsächlich auch eine Bloggerin, die solche Zeichnungen macht. Genau, das ist Stella Schiffczyk und die macht Aquarelle von, ich würde mal sagen, wirklich grauen Männern. Weil wenn du dir die anguckst, die ganzen Zeichnungen, irgendwie sehen die alle gleich aus. Sehr grau, tragen alle graue Anzüge und die Jackets, die sind immer so dominant gezeichnet, dass sie die Figuren fast irgendwie aufzufressen scheinen. Haben auch alle so eine ganz, so eine komische Körperhaltung und sehr viele Brillenträger dabei. Wie gesagt, wenn man oberflächlich durchscrollt, hat man irgendwie das Gefühl, dass es eine einzige Person ist. Sehen sich alle sehr ähnlich. Ja, genau. Ist auf jeden Fall echt eine super Arbeit. Könnt ihr euch mal angucken. Die öffentlichen Sitzungen, die kann übrigens auch jeder besuchen, der sich bis zum Vortrag einer Sitzung um 13 Uhr mit einer Mail an untersuchungsausschuss@bundestag.de angemeldet hat. Dann muss man sich tatsächlich gar nicht mehr auf Blogger oder irgendwen verlassen oder klassische Medien oder nicht klassische Medien oder was weiß ich nicht. Dann kann man einfach mal selber dabei sein. Genau, die Blogger sagen jedenfalls ganz großes Kino. Muss wirklich interessant sein. Sollte man sich mal anschauen. 7.13 Uhr, vielen Dank für die Infos, Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?